Schönen guten Abend hier bei Querfunk. Bei Querfunk Spezial. Heute ein Literaturspezial. Unter dem Titel Nach Venedig der Liebe wegen. Eine Lesung mit literarischen Texten von Ilse Bindseil. Die Lesung fand in Alptreptow statt, in Berlin also, im Januar 2012. Die Literaturkritik spricht von Kurzprosa, rabenschwarze Texte, in denen dunkle Kavernen der menschlichen Psyche sichtbar werden. Es wird also abgründig, aber sehr interessant. Die Lesung mit wechselnden Stimmen übrigens wird mit ausgewählter Musik von Paul Hindemith in Form kurzer Intermezzi aufgelockert. Zur Person. Ilse Bindseil, geboren 1945, Studium an der Freien Universität Berlin. Seit Ende der 60er Jahre Veröffentlichungen im gesellschaftstheoretischen Bereich von Philosophie, Politik, Psychoanalyse. Seit Ende der 70er Jahre dazu im Bereich der schönen Literatur, was wir ja heute auch hören werden. Seit Ende der 90er Jahre Redakteurin von Ästhetik und Kommunikation. Außerdem publiziert sie sporadisch in Zeitschriften wie Konkret. Was hören wir im Einzelnen? Der erste der vier Texte heißt »Nach Venedig der Liebe wegen«. Von 1988, der dauert ca. 30 Minuten und es liest Christel Dormagen. Der zweite Text dauert 40 Minuten, ist von 1995 und heißt Apropos Mathilde. Dann geht es weiter mit dem kurzen, ca. 10-minütigen Text Erleuchtung von 2004. Und zum Schluss 20 Minuten Geschichten vom Schutz. Der Text ist ebenfalls von 2004. Und auch den liest Christel Dormagen. Apropos Mathilde wird übrigens gelesen von Wulf Niepold, der auch die Querflöte bei der Musik spielt. Und den Text Erleuchtung liest Ilse Bindseil selbst. Also gute Unterhaltung in den nächsten 2 Stunden. Thank you. Ich lese die Titelgeschichte aus den fantastischen Erzählungen. Sie heißt Nach Venedig der Liebe wegen. Jahrelang hatte Herr Klimt, Chef der Klimt KG, mit seiner Sekretärin in einer ebenso asketischen wie in Arbeitshinsicht fruchtbaren Partnerschaft gelebt. Als er, noch nicht 60-jährig, von einer Lähmung ereilt wurde, die beinahe sämtliche Lebensfunktionen außer Kraft setzte und ihn zum totalen Pflegefall machte, entschloss diese Sekretärin sich, ihm auch, wenn es noch so überraschend käme, einen Heiratsantrag zu machen. Und sie meinte, dass dieser Schritt gerade wegen ihres immer diskreten, tadellosen Lebenswandels gerechtfertigt wäre. Wäre es anders gewesen, es hätte auch nicht viel gemacht. Es war wie ein innerer Ruf, wie sie vor dem Krankenhauseingang stand und darüber nachdachte, was sie für ihren Chef tun, was ihm am meisten von Nutzen sein könnte. Sie wollte ihm ein Zeichen geben. Er sollte merken, dass er noch am Leben war. Er sollte wissen, dass er unter einem zugegebenermaßen schwierigen Gesichtswinkel immer noch derselbe war. Und um ihm dies deutlich zu machen, musste sie eben zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen. Ihr kamen sie übrigens gar nicht so außergewöhnlich vor. Für sie war das eine einfache Relation, dass sie seine Sekretärin war, solange er gesund, munter und stabil war, und dass sie seine Ehefrau wurde in dem Moment, wo er Gesundheit, Munterkeit und Stabilität verlor. Sie war übrigens nicht ganz 40, als das Unglück passierte. Geldgier war es nicht, was sie zu ihrem Schritt veranlasste. Und das war auch das Erste, was er bei Erhalt des Antrags erwog. Man wusste übrigens nicht, wie weit er überhaupt zu erwägen imstande war. Aber der behandelnde Arzt glaubte, dafür einstehen zu können, sowohl, dass er den Antrag richtig aufgenommen, als auch, dass er ihn angenommen hatte. Ansonsten war er Witwer mit beinahe erwachsenen Söhnen. Er konnte Geld ausgeben, zu seinen Lebzeiten so viel er wollte. Aber die Erbschaftsaufteilung war unwiderruflich festgelegt. Außerdem konnte er in seinem Zustand 100 Jahre werden. Die Trauung fand am Krankenbett statt. In der Rehabilitationsklinik, wo ihm das kleine Einmaleins seines künftigen Überlebens beigebracht werden sollte, begleiteten die ehemalige Sekretärin ihn schon als seine Frau. Sie hieß etwas altmodisch Lotte, Lotte Radke, und war jetzt Frau Klimt. Im täglichen Kontakt mit dem Kranken konnte Lotte, jetzt Frau Klimt, sich bald ein Bild vom Ausmaß der Krankheit ihres Gatten machen, und ebenso schnell begriff sie den eigentlichen Zweck ihres Aufenthalts in der Rehabilitationsklinik, in der sie gemeinsam beinahe 4 Monate zubrachten. Beide sollten sie an die notwendigen Pflegehandlungen gewöhnt werden, das heißt, er sollte reflexologisch, wie es hieß, auf ihre Pflegehandlungen eingestellt und dazu gebracht werden, dass er im jeweiligen Moment das tat, was sie jeweils von ihm verlangte, wobei selbstredend die einzelne Handlung regelmäßig, pünktlich und in einem umfassenden Sinne richtig ausgeführt werden musste. Als das Ehepaar Klimt sein Klinik-Apartment für den nächsten schweren Fall räumte, war Lotte beinahe nicht wiederzuerkennen. Streng, gefasst, fast ebenso ausdrucksarm wie ihr Mann in einem dunkelblauen Kostüm, das zweifellos noch aus ihrer Sekretärinnenzeit stammte, war sie in einem Maße die perfekte Begleiterin eines schwer chronisch kranken Mannes, verantwortungsbewusst, entscheidungsfreudig, in jeder Hinsicht unabhängig und vor allem weisungsunbedürftig, dass niemand die ehemalige Sekretärin und Angestellte in ihr vermutete. Da sich gerade in den allerletzten Rehabilitationswochen ein stationärer, resignativer Zug in die Entwicklung eingeschlichen hatte, beschloss das Ehepaar, wenn man von einem Beschluss reden darf, sich auf keinen Fall in der vertrauten häuslichen Umgebung zu installieren, in der Herr Klimt die letzten arbeitsreichen Jahre verbracht hatte, sondern auf Reisen zu gehen. Das entsprach der neuen Unabhängigkeit, in der sie sich befanden und würde deprimierende Erinnerungen ebenso verhindern wie möglicherweise den einen oder anderen kleinen Fortschritt ermöglichen. Sie reisten nach Venedig. Jeden Morgen wurde Herr Klimt in einem komfortablen Rollstuhl auf den Markusplatz geschoben und fein seitlich neben dem äußersten Tischchen eines der zahlreichen Straßencafés abgestellt. Dort saß er bewegungslos und natürlich ohne eine Miene zu verziehen, denn Gesichtsmuskeln und Nerven waren vollständig gelähmt, bis gegen Mittag und ließ die Touristenscharen an sich vorüberziehen. Seine Frau saß neben ihm, aufrecht, im dunkelblauen Kostüm, ohne Handarbeit und nur mit einem Espresso vor sich auf dem Tischchen, damit der Kellner sich nicht beschweren konnte. Gegen 12 Uhr zahlte Frau Klimt den Espresso, den sie nicht angerührt hatte, und schob ihren Mann zum Hotel zurück. Ein geräumiger Lift nahm den Rollstuhl auf, sodass sie ohne fremde Hilfe in ihr Apartment gelangen konnten. Dort nahmen sie, jeder auf seine Weise, ihre Mittagsmahlzeit ein. Herr Klimts Überleben war, man muss schon sagen, ein Wunder der Technik. Zwar hatte seine Lähmung die Zentren, Herz, Lunge und so weiter verschont. Dafür hatte sie sich auf die peripheren Bezirke gelegt. Es war wie eine Querschnittslähmung, aber mit schweren Lähmungen ebenso nach unten wie nach oben. Was sich im Kopf tat, wusste wie gesagt niemand. Medizinisch war die Lähmung ungeklärt. Wie in einem Krampf hatten sich insbesondere die Nahrung aufnehmenden Organe verzerrt. Das geschah so offensichtlich ohne jeden physischen Grund, dass man noch auf Rehabilitation hätte hoffen können. Andererseits hatte man beinahe stündlich von Röntgenbild zu Röntgenbild verfolgen können, wie sich die schwersten physiologischen Folgen aus diesem grundlosen Krampf ergaben. Der Prozess mochte zwar grundlos sein, jedenfalls war er irreversibel, wie die Ärzte sagten. Keine medizinische Kunst konnte ihn rückgängig machen. In kürzester Zeit hatte eine spektakuläre Atrophie eine Rückbildung der wie im Krampf gelähmten, nahrungsaufnehmenden Organe stattgefunden und was sich nicht zurückbildete, war mit seiner Umgebung hoffnungslos verbacken. Der Fall war gut für die Dauerinfusion, ein Gebiet, auf dem man in den letzten Jahren reichlich Erfahrung gesammelt hatte. Der Patient würde nie mehr in seinem Leben auf normalem, korrektem Wege Nahrung aufnehmen können. Das war klar. Wenn er am Leben erhalten werden sollte, dann musste dies über die Blutgefäße geschehen, mit allen trüben Aussichten, was die dauernde medizinische Betreuung und die mit Sicherheit zu erwartenden Krankheiten an der Vene betraf. In dieser Situation, die die Ärzte vor die ausweglose Alternative stellte, den Patienten auf höchst aktive Weise sterben zu lassen oder ihn auf höchst barbarische Weise am Leben zu erhalten, fand sich glücklicherweise ein Chirurg, der von der Krankheit zwar nichts verstand, aber sich dafür bereit erklärte, einen künstlichen Nahrungsweg durch die Brust an der verkrampften Speiseröhre vorbei zwischen Magen und, sagen wir, Schlüsselbeingrube zu legen. Er war von enormer manueller Geschicklichkeit und einem hohen technischen Vorstellungsvermögen dafür rücksichtslos genug, um das ins Werk zu setzen, was sie alle dachten, nämlich entweder dem Patienten zu einer annähernd menschlichen Nahrungsaufnahme zu verhelfen oder aber ihn in Ehren auf dem Operationstisch zugrunde gehen zu lassen. Die Operation gelang. In der natürlichen Grube des Schlüsselbeins, die der Volksmund als Salzfässchen bezeichnet, wurde ein künstlicher Mageneingang geschaffen und der Patient von da an ganz normal ernährt. Als Speiseröhre diente, wie in solchen Fällen üblich, ein Stück vom Darm. Am Eingang hatte der sensible Techniker einen kleinen Wulst oder Kranz gelegt, der der Arbeit insgesamt einen irgendwie unsauberen, dilettantischen Zug gab, von ihm aber in vollem Bewusstsein angelegt worden war, da er wenigstens andeutungsweise einen Ersatz für Mund und Lippen hatte schaffen wollen. Denn, so hatte er richtig überlegt, wenn irgendetwas die Nahrungsaufnahme mit Genuss verband, so war es die, wenn auch noch so geringfügige Verzögerung ihres Transports in den Magen, der wie immer nur andeutungsweise breite Kontakt mit der Schleimhaut. Nun, die Kollegen hätten es lieber gesehen, wenn das Ganze ohne Mund geblieben wäre, sauber, nüchtern, steril, ohne die falsche Romantik der Organnachbildung. Aber der ausführende Chirurg hatte sie vorher nicht gefragt und nachher war es eben zu spät. In diesen Mund nun füllte Frau Klimt tagtäglich die notwendige Nahrung. In der ersten Zeit nur streng passiertes, später auch gehacktes, gequetschtes und gerührtes. Die Mahlzeiten vollzogen sich in einer Atmosphäre größtmöglicher Aufmerksamkeit. Sie waren die Höhepunkte des Tages. Jeder Löffel voll, den Frau Klimt in die neue, so raffiniert einfach angelegte Mundöffnung hineingab, wurde von ihr mit ruhigen, freundlichen Worten kommentiert. Dabei versuchte sie, auch nach so relativ langer Zeit immer noch nicht entmutigt, einen Ausdruck der Sättigung, ein noch so geringfügiges Zeichen von Abscheu, Überdruss zu erhaschen. Denn natürlich musste Herr Klimt seinen Teller nicht leer essen. Andererseits war die Menge der Mahlzeit wohl berechnet und solange er sich nicht verständlich machen, beziehungsweise solange sie die sicherlich vorhandenen Signale nicht auffangen konnte, wurde diese berechnete Menge verabreicht. Oft genug freilich und ohne, dass man vorher auch nur das Geringste hätte ahnen können, drehte bei den letzten Löffeln der Magen des Patienten sich um und gab die Mahlzeit vollständig wieder heraus. Frau Klimt gewöhnte sich deshalb daran, gelegentlich den letzten Bissen wegzulassen. »Bist doch satt«, sagte sie in ihrer ruhigen, geschäftsmäßigen Art. »Man soll nicht mehr essen, als man wirklich mag«, sagte sie, legte den Löffel zu dem verbliebenen Restchen Speise auf den Teller, erhob sich, lächelte ihrem Mann zu und trug den Teller zu der kleinen Anrichte hinüber, wo sie die Speisen zubereitete. Diese Eigenmächtigkeit, dieser winzige Eingriff in das so sorgfältig vorgeschriebene Leben des Patienten, hatte sie zuerst selbst tief beunruhigt. Sie spürte förmlich seinen Blick im Rücken. Vielleicht meinte er, sie gönnte ihm das Essen nicht. Unruhig warf sie einen Blick zurück, aber als sie sah, dass seine Augen ihr keineswegs gefolgt waren, dass er vielmehr wie immer teilnahmslos vor sich hinblickte, da fasste sie wieder Mut und sie bekannte sich zu ihrer Entscheidungsfreiheit. Ihr Mann hatte seine Ausdrucksfähigkeit verloren. Es war nicht anzunehmen, dass er sich seine Ausdrucksbedürfnisse restlos bewahrt hatte. Wahrscheinlich war er abgestumpft. Jedenfalls war es unsinnig und töricht anzunehmen, dass seine womöglich noch vorhandenen Bedürfnisse in unbedingtem Gegensatz zu ihren liebevollen und sorgfältigen Interpretationen standen. Sinnvoller, ermutigender war es dagegen, davon auszugehen, dass sie mit ihrer kleinen Politik der Bedürfnisse ihm die Ausdrucksseite zurückgab, über die er selber nicht mehr verfügte. Erst seitdem sie es ihm unterstellte und bald einen halben, bald einen ganzen, ja manchmal sogar zwei Löffel auf dem Teller zurückließ, hatte er wirklich einen von Tag zu Tag, wenn auch noch so geringfügig, unterschiedlichen Appetit. Von diesen künstlichen kleinen Restriktionen, die ihrer erfahrenen Ansicht nach ihrem Mann, ob begründet oder nicht, nur gut tun konnten, war es dann noch ein gewaltiger Schritt bis zu der auf den ersten Blick völlig unspektakulären Umkehrung, dass er, wenn er an einem Tag auf ihre freundliche Unterstellung hin ein wenig gefastet hatte, am folgenden mit einem beträchtlichen Aufwand an kommentierenden Worten zwei Löffel mehr bekam. Es war wirklich ein gewaltiger Schritt, wenn er sich auch mehr in Worten als in Gramm niederschlug. Denn die Menge der Mahlzeiten beträchtlich zu erhöhen, dazu fehlte ihr der mittlerweile gewieften Ernährungsphysiologin einfach der Mut. Aber auch so war das Unternehmen gewagt. Frau Klimt zweifelte nicht einen Augenblick daran, dass ihr Mann nach einer solchen Mahlzeit mit einem unangenehmen Völlegefühl zu kämpfen hatte. Warum sie diese Prozedur dann nicht unterließ, die dem Patienten im Wortsinn nur Bauchschmerzen bereiten konnte, war eine dämliche Frage. Es war ja der Unterschied ums Ganze, die Differentia humana, der Unterschied zwischen Mensch und Patient, was hier in Frage stand. Auf möglichst kleiner Flamme bei dauerhaft reduzierten Mahlzeiten leben, das konnte schließlich jeder, aber Völlerei treiben, über den diätetisch vorgeschriebenen Appetit hinaus essen, das war etwas anderes, das war beinahe schon ein Ausdruck von Persönlichkeit. In Venedig war immer Saison. An den Pfingsttagen gingen die Wellen des Tourismus förmlich über den Rollstuhl hinweg. Als der Hochsommer den Markusplatz leerte, gewöhnte Frau Klimt sich daran, ihren Mann täglich wenigstens für eine halbe Stunde in eine der zahllosen umliegenden Kirchen zu schieben. Dort war es wunderbar kühl. Sie schob den Rollstuhl vor ein berühmtes Bild, einen berühmten Altar, setzte sich selbst in eine Kirchenbank und so blieben sie, bis etwa eine halbe Stunde verstrichen war. Auf diese Weise machten sie sich nach und nach mit den venezianischen Kirchenschätzen vertraut. Als es Herbst wurde und der Markusplatz unter dem erneuten Ansturm von Touristen schier zusammenbrach, dehnten Klimts ihre Kirchenbesuche sogar noch aus. Es war die Zeit der Konzertfestivals und mehr als einmal wurden sie Zeugen von Proben oder sogar Generalproben, in deren feierlichem Verlauf Frau Klimt und möglicherweise sogar ihr Mann Krankheit und Sorgen vergaß. Beinahe wie Verschwörer kehrten sie nach solchen Extratouren verspätet in ihr Hotel zurück. »Jetzt heißt's beeilen«, sagte Frau Klimt und schob den Rollstuhl auch nicht um einen Deut schneller als sonst. denn das war für den Gleichgewichtssinn ihres Mannes gefährlich. »Jetzt müssen wir uns aber beeilen«, sagte sie, »St. Markus hat schon geschlagen, du lieber Himmel, heute sind wir aber wirklich spät dran.« Äußerlich, mit allen Zeichen der Hast, in Wirklichkeit auch nicht eine Sekunde schneller als sonst, schob sie den Rollstuhl durch die Tür des Hotels und ging mit gemessenen Schritten zum Fahrstuhl. In ihrem Apartment angekommen, klapperte sie mit dem Löffel ein wenig heftiger als sonst und richtete die einfache, im Fertiggläschen erhitzte Speise an. Ihr Mann sollte ruhig merken, dass alles mit einer gewissen Hast geschah, dass sie es, warum eigentlich, eiliger hatten als gewöhnlich. Er würde das Essen weniger sorgfältig zubereitet finden, ein wenig zu heiß vielleicht oder zu lau. »Du musst ja Hunger haben«, sagte sie in dem freundlich gemessenen Ton, in dem sie immer mit ihm sprach. Denn nach ärztlicher Vermutung fasste er, wenn überhaupt, dann nur sehr langsam auf. »Du musst Hunger haben«, sagte sie, »es ist ja beinahe eine Stunde später als sonst und ausgerechnet heute früh hast du so wenig gegessen. Weißt du was«, sagte sie fröhlich, während sie zu ihm herüberkam und schlug die Speise mit dem Silberlöffel, das sie blasend warf, »ich habe heute einfach eine Konserve warm gemacht. Das tat sie freilich immer. Aber ich sage dir, es riecht wirklich appetitlich. Spinat, die Italiener verstehen das eben besser als wir.« »Ich habe eine italienische Marke gewählt. Du wirst staunen.« Sie war noch einmal umgekehrt und hatte die vergessene Serviette von der Anrichte geholt, dabei fortwährend redend und den Spinat mit dem Löffel traktierend. Als sie sich umdrehte, wäre ihr allerdings der Teller beinahe aus der Hand geglitten. Sie sah es sofort, und das war auch keine Kunst, denn bei der absoluten Bewegungslosigkeit ihres Mannes war es wie ein Erdbeben, bei seiner absoluten Schweigsamkeit, seinem restlosen Verstummen, war es wie ein lautes, ungehöriges Wort. Aufgeregt offenbar durch das appetitanregende Geklapper, die lebhaften Worte der Köchin, zog zum ersten Mal überhaupt seit jener Operation der neue Mund die in unordentlichem Gekräusel um ihn gelagerten Lippen ein. Es gab ein leises, schmatzendes Geräusch, als die Lippen beinahe vollständig in der Öffnung verschwanden. Frau Klimt sah regungslos zu. Sie ahnte, was jetzt kam, obwohl sie es noch nie gesehen hatte. Ebenfalls mit einem leisen Schmatzen stülpte der Mund die Lippen wieder heraus. Noch einmal ließ sie es geschehen, sah atemlos zu, wie das Gekräusel verschwand und schimmernd vor Feuchtigkeit wieder zum Vorschein kam. Dann hatte sie sich gefangen. Es war auch keine Zeit zu verlieren. Sie sah es förmlich, wie im Magen ihres Mannes die Verdauungssäfte sich sammelten. Sie trat zum Rollstuhl, schlug den Spinat noch einmal kräftig durch und meinte, während sie den ersten Löffel in die neu geschaffene Öffnung schob, »Da läuft einem ja das Wasser im Munde zusammen bei so einem Spinat.« Venedig ist eine alte Stadt, natürlich, womit ich nur sagen will, dass sie nicht behindertengerecht ist. Ihr absoluter Mangel an Autos ist vielleicht ihr einziger Vorzug, auch wenn der natürlich beträchtlich ist. Aber schon die Gondeln lassen zu wünschen übrig. Und erst die Paläste. Als der Herbst voranschritt, wurde Frau Klimt ein regelmäßiger Kunde der Leihbibliotheken. Sie arbeitete nach was sie an Kunstschätzen in den Kirchen gesehen hatten und informierte sich, was in den unzugänglichen alten Palästen lagerte. Stunden verbrachten sie in ihrem wunderschönen, leider nur mäßig geheizten Hotelzimmer über den Büchern, studierte das Kleingedruckte ebenso wie die Bildunterschriften und nannte nach ihrer Gewohnheit laut die Besonderheiten, die sie bemerkenswert fand. »Stell dir vor«, murmelte sie, »das Bild in der Kirche, weißt du, wo wir neulich das Konzert gehört haben, das ist gar kein Tizian. Die Leute denken immer, dass es ein Tizian ist, aber es ist gar kein Tizian. Ich habe doch auch gedacht«, murmelte sie, »dass es ein Tizian ist.« Sie lachte leise und las angeregt weiter. »Und hier steht«, sagte sie und hob den Kopf und hielt mit dem Zeigefinger die Zeile fest. »Hier steht, dass das Bild daneben noch viel berühmter ist. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Hast du gesehen, dass da noch ein Bild war?« Es war am helllichten Vormittag, beinahe haargenau zwischen Frühstück und Lunch, die Zeit, wo das Ehepaar Klimt jetzt regelmäßig studierte. Frau Klimt sah ihren Mann auffordernd an, so als erwarte sie von ihm eine Antwort. Er saß wie immer regungslos in seinem Sessel, die Augen teilnahmslos gerade ausgerichtet. In der Schlüsselbeingrube aber tat sich was. Frau Klimt hielt die Stelle zwischen den Mahlzeiten sonst immer bedeckt. Aber heute hatte sie ihrem Mann ein Hemd mit einem weichen Matrosenkragen angezogen. Der ließ die künstliche Öffnung frei. Frau Klimt sah verdutzt, wie sich die Oberfläche kräuselte. Es war, wie gesagt, noch lange bis zum Lunch und es war undenkbar, dass ihr Mann, bei dem ja einzig die angelernten Reflexe funktionierten, sich hierin irrte. Machte die Stelle das vielleicht immer so unter dem Hemd? Frau Klimt hätte nie gedacht, dass es für sie an ihrem Mann noch etwas zu entdecken gab. Und sie hätte es auch nie verlangt. Erregung befiel sie, als sie sah, wie die künstlichen Lippen sich kräuselten. Sie vergaß den falschen Tizian und was daneben hing. Stumm, die Augen fest auf die sich kräuselnden Lippen geheftet, näherte sie ihren Finger, spürte prickelnd einen Moment, wie die senkrecht auf- und absteigenden Wellen unter dem unvorhergesehenen Druck, der von diesem Finger ausging, sich brachen und bot dann mit festen, nicht sanften und nicht harten Kreisbewegungen den unablässig sie kräuselnden Hautfältchen widerpart. So losgelöst von ihr schien Frau Klimt selbst die unablässige Bewegung ihres Fingers so unabhängig und fremd gegenüber allem, was sie auf sich selbst bezog, dass sie kolossal überrascht war, als sie sich plötzlich mit dem ganzen Oberkörper über ihren Mann beugte, mit dem Zeigefinger gehorsam zur Seite wich und einen Kuss auf die jetzt beinahe noch höher als vorher gekräuselten Lippen drückte. Bis in die entferntesten Bereiche ihres Körpers spürte sie die selbstständige Bewegung der anderen Lippen und wieder spürte sie einen unwiderstehlichen Drang, ihre eigenen Lippen zu öffnen und mit ihrer Zunge, einer wohlgeformten, scharf umrissenen Sekretärinnenzunge, die Stärke des von den gegenüberliegenden Lippen ausgehenden Sogs zu erkunden. Der Rest ist eheliches Geheimnis. Fest steht nur, dass, als der Zimmerkellner mit dem sauberen Geschirr für die Lunchvorbereitung erschien, Lotte mit hochroten Backen wie ein junges Mädchen aufsprang und sich mit abgewandtem Gesicht an der Anrichte zu schaffen machte, damit er ihre Erregung nicht bemerkte. »Stellen Sie es nur auf den Tisch«, sagte sie heiser und mit trockener Zunge und schielte dann doch zu ihm hinüber, ob er nicht etwas merkte. Aber er merkte natürlich nichts. Ich lese aus dem Kurzroman Apropos Mathilde. Vorab O-Ton Mathilde. Ich verliebe mich immer nur in Leute, die es nicht verdienen. Das gibt es nicht. Ich habe bloß den richtigen noch nicht gefunden, dass ich nicht lache, wo ich doch eine Finderin bin. Die meisten haben keine Ahnung, was ein Finder ist. Kaum ist einer unterwegs, gilt er ihnen als verschwunden. Am liebsten würden sie Anzeige aufgeben. Vor allem die Deutschen tun sich dabei hervor. Woher sollen sie auch wissen, dass Finden, nicht Suchen, das Prinzip des Unterwegsseins ist? Kriegen sie doch ihren Hintern nicht hoch. Alle Bösch. Erster Teil. Zuerst schrieb sie bunte Ansichtskarten. Sans toi, j'ai froid. Ein Eisbär fror an seinem Fell. Nur ein dürftiger Schal war um seinen dicken Hals geknotet. Hätte ich genauer hingesehen, hätte ich gemerkt, dass er bereits Halsschmerzen hatte. C'est loin chez toi. Es war weit bis zu mir, potztausend. Ich war allein, aber nach mir maß jemand die Entfernung. Da ich kaum Französisch konnte, schoben sich mir die Sätze direkt unter die Haut. Beinahe hätte ich mich selbst vermisst. Ich suis fauché. Das hätte mich warnen müssen, aber ich war zu faul, im Langenscheid nachzuschlagen. Dann kam sie selbst, einen Schlafsack unter dem Arm. Nebenbei, sie hatte nicht vor, darin zu schlafen, sondern pflegte ihn dem zu borgen, der ihr sein Bett überließ, nach dem Motto, wenn du mal ein paar Tage in einem Bett schlafen bist. Und für die unvermeidliche Gitarre über dem Rücken galt in etwa das Gleiche. Ihre Nase war gerötet, ihre Augen blinkten wässrig, und der Schal war kaum in der Lage, was in ihrem Hals rasselte, unter Kontrolle zu halten. Kurz, sie war stark erkältet und ich konnte nicht umhin, ihr mein Bett anzubieten. Sah sie doch aus, als hätte sie tagelang auf europäischen Bahnhöfen gefroren. Komisch, so weit war Frankreich nun auch wieder nicht. Sie richtete sich häuslich bei mir ein. Dass ich das zuließ, war ein Fehler. Aber andersherum wäre es auch nicht richtig gewesen, denn niemand hätte mir den Willkürakt verziehen, ich mir am wenigsten. Vor nichts hatte ich mehr Angst als vor schlecht begründeten Handlungen. Da musste ich gleich an Gott denken, die berühmte Schöpfung aus dem Nichts. Dabei war es nicht etwa so, dass sie die kostbare Junggesellenatmosphäre zerstörte. Sie staubsaugte nicht, stellte die Waschmaschine nicht, ohne mich zu fragen, an und sortierte die Wäsche auch nicht falsch. Das Problem lag woanders. Ich hatte mir eine Hose aus Nubukleder gekauft. Die war nicht nur etwas teurer, sondern sie bedeutete mir etwas. Sie war pflegeleicht und schmutzabweisend. Letzteres, abweisend, galt auch für Frauen, obwohl ich bezweifelte, dass Französinnen die deutsche Kleidersprache verstanden. Meine Französin speziell. Von Anfang an hatte sie ein begehrliches Auge auf die Hose geworfen. Sie schreckte sie nicht ab, im Gegenteil, sie hätte auch so eine Hose gewollt, am liebsten meine. Und ihr hätte sie ebenso gut gestanden wie mir. Physisch war Mathilde nicht besonders geglückt. Ihr Körper wies alles auf, was der europäischen Frau zur Schande gereicht. Er war mager, weil es zur Fülle nicht gereicht hatte. Weich, weil auch das bisschen, was er aufwies, noch zu viel war. Unkoordiniert, weil der Geist sich mit der mühsamen Aufgabe, den Körper zu durchdringen, offensichtlich überfordert hatte, so dass letzterer unbalanciert wirkte. Gar nicht mal unbearbeitet und stumpf, eher renitent und irgendwie entgleist. Wie jedes echte Lebewesen kümmerte sie sich nicht darum und entschuldigte sie sich nicht dafür. Sie war müde, hungrig, geil. Sie machte Klimmzüge, um an das Ihre zu kommen. Dabei überlegte sie nicht, ob der unbeirrte Kampf um die Bedürfnisbefriedigung sie vielleicht in ein unvorteilhaftes Licht setzte. Wie sollte einer Lust haben, ihr sein Bett anzubieten, wenn sie bereits darin schlief? Aber Imagepflege geht nicht über alles und Liebe ist etwas anderes als Schönheit, jedenfalls, wenn man nicht schön ist. Frag sich bloß, warum ich trotzdem Probleme mit ihr hatte. Weder war ich selbst so schön, dass ich ihre Hässlichkeit nicht ertrug, noch mein Haushalt besonders kultiviert, sodass ihre Anwesenheit einem Stilbruch gleichkam. Aber sie kam mir nicht entgegen. Das war es, was mich kränkte. Sie versuchte es nicht einmal. Dabei wollte sie natürlich genauso für voll genommen werden wie jemand, der sich Mühe gab und es damit anderen ermöglichte, sich um ihn zu bemühen. Später, als ich dank meiner unermüdlich köchelnden Wut bereits zu einem gewissen Standard im Erklären gelangt war, korrigierte ich mich. Es war ja keineswegs so, dass sie vegetierte, während ich mich entwarf. Um das glauben zu können, hätte ich gewisse Situationen auslöschen müssen, in denen es eindeutig umgekehrt war. Sie lebte ihr, oder eigentlich mein Leben, ich vegetierte. Wenn ich daran dachte, hasste ich sie, weil sie mit ihrer animalischen Natur offenbar dasselbe Lebensprojekt verfolgte wie ich. Ach, nichts ist anstrengender und schafft größere Verbitterung, als wenn man Unterschiede behauptet, wo keine sind. Aber das ist bereits aus dem Nähkästchen geplaudert. Manchmal sagte ich zu ihr, du warst eine nettere Gastgeberin damals, als ich bei dir untergeschlüpft bin. Ich bin ein schlechter Gastgeber, ich weiß. Ein Bosch, sagte sie verächtlich. Ja, ein Bosch, sagte ich. Sie konnte unmöglich bei einem Bosch bleiben wollen. Umgekehrt konnte ich mich unmöglich dazu bekennen, ein Bosch zu sein, einfach so. Gespannt wartete ich darauf, dass sie ihre Tasche packte und ins schöne Frankreich, la douce France, zurückkehrte. Geduldig wartete sie, dass ich mich an sie gewöhnte. Sie hieß, wie gesagt, Mathilde. Mathilde. Ganz schön altmodisch und ganz schön gehässig von den Eltern, ihr den abgenutzten Namen der Heldin aus Maupassants Novelle Der Schmuck zu geben. Es waren kleinbürgerliche Kommunisten aus der Bretagne, die sonntags in die Messe gingen und ihre Kinder mit Ohrfeigen erzogen. Gott sei Dank waren sie tot. Von Anfang an, fand ich, hatte Mathilde keine Chance gehabt, trotz Kommunismus und Apfelkuchen. Sie hasste ihre Eltern, aber sie war stolz auf ihre lupenreine Biografie. Ich als Tochter eines Kommunisten, das ging gegen alles, was links war in Deutschland. Ich als Bretonin, das ging gegen die Franzosen. Dass ihre Mutter ebenfalls kommunistisch gewählt hatte, galt ihr als Beweis für deren unterbliebene Emanzipation. Meine Mutter? Oh mon Dieu! Als Angehöriger einer Minderheit war sie gegen Zentralismus, jegliches pompöse so tun als ob immun. Nur nicht gegen das als ob der Rebellion. Als abtrünnige Katholikin hatte sie ihre moralische Pflicht erfüllt und dazu war es nicht einmal nötig gewesen, aus der Kirche auszutreten. Das tat nur Boschs. Kurz, sie stand immer auf der richtigen Seite. Nur was sie in Deutschland wollte, war mir ein Rätsel. Vielleicht den Resistance-Wahn ihres Vaters noch einmal so richtig auskosten, ehe es dafür zu spät war? Sie war mir in allem voraus, aber ich durchschaute sie. Was nur eine andere Formulierung für denselben Sachverhalt ist, weiß Gott. Einmal passierte es mir, dass ich am Küchentisch saß und gedankenlos die Ansichtskarten betrachtete, die ich gegen die leeren Marmeladengläser oben auf der Anrichte gelehnt hatte. Sie winkten mir zu und ich holte sie herunter und sah sie mir eine nach der anderen an, besonders die französischen. Ich wage es kaum zu gestehen, es erfasste mich eine solche Sehnsucht nach der Schreiberin dieser Karten, zugleich eine solche Sehnsucht nach mir. Sie kam in dem Augenblick herein und mit ihr ein Schwall frischer Luft von draußen. Ihr Gesicht war so blank wie bei manchen Kindern rabiater Mütter, nicht bloß gewaschen, sondern gebürstet, mit dem Bimsstein abgerubbelt, nackt. Mit einem Blick hatte sie die Situation überschaut. Wir verharrten eine Weile, sie in den Anblick meines Inneren, ich in den ihres Äußeren vertieft. Sie sah, dass ich mich mit ihr beschäftigte. Und was hätte sie mehr gewollt? Aber sie triumphierte nicht, lächelte nicht einmal. Etwas lief falsch, das merkte sie sofort. Irritiert musterte sie mich. Ich warf ihr etwas vor, aber sie wusste nicht was. Nur mühsam bezwang sie sich, dass sie nicht an sich heruntersah oder sich umblickte. Auf etwas musste sich meine Abneigung, die sie mit Händen greifen konnte, ja beziehen lassen. Wie hätte sie zugeben sollen, dass ich ihr aus ihrer ganzen Person einen Strick drehte, dass sie mir als Mensch mit Haut und Haarfarbe im Wege war? Sie schüttelte den Anflug von Selbstzweifel ab. Ich war mit Gabrielle aus. Gabrielle, intonierte sie, als wäre er etwas Besseres als ich oder würde durch den französischen Kontakt geadelt. Dabei warf sie mir einen herausfordernden Blick zu, als wollte sie sagen, deine Freunde wissen mich mehr zu schätzen als du. Tja, sagte ich gleichgültig, wo seid ihr denn gewesen? War das Essen gut? Bei ihrer Ankunft hatte Mathilde so gut wie kein Geld gehabt. Warum auch? Sie kam ja nur für ein paar Tage. Hatte sie gefragt, ob ich Geld hatte, als sie mich aufnahm? Lumpen ließ sie sich dennoch nicht. Ich lade dich ein, erklärte sie an einem der ersten Wochenende. Was nicht hieß, dass es ins Restaurant ging, sondern sie zauberte ein Menü. Drei Gänge, deren Herstellung, wie sie betonte, praktisch nichts gekostet hatte. Avocado ohne was, Hühnchen auf Vollreis und natürlich bretonischer Apfelkuchen. Die Unkosten, aber es gab ja keine, trug sie selbst, wenn auch eine dunkle Stelle blieb. Ich hatte sie bis dahin nie etwas bezahlen sehen. Sie kam in bewundernswerter Weise ohne den Teil dessen aus, was Geld kostete. Zeitung, Kino, Café. Es sei denn, sie war eingeladen. Wie war sie an das Geld für das Hühnchen gekommen? Während sie den Löffel schwang, ich musste ihr beim Kochen zusehen, das war Teil der Einladung und brachte den Abend voran, unterhielt sie mich mit den finanziellen Aspekten des Mahls. Es war gar nichts dabei. Also handelte es sich um ein Wunder und als solches wollte sie es gewürdigt sehen. Die Avocado hatte genau die richtige Reife. Darum hatte sie sie praktisch umsonst bekommen, kurz vor Marktschluss. Der Händler konnte sie ja nicht übers Wochenende aufheben und die Deutschen kauften sie in diesem Stadium nicht mehr. Sie aß Avocado gewöhnlich mit Zitrone, das machte nicht dick, gelegentlich auch nur mit Salz. So wie heute offensichtlich hatte sie die Zitrone gespart. Den Naturreis hatte sie in meiner Speisekammer gefunden. Sie hatte sich gleich gedacht, dass sie mir einen Gefallen tat, wenn sie ihn verbrauchte. Ich sah nicht aus, als ob ich damit umgehen konnte und wer wusste, wie alt er schon war und wer ihn gekauft hatte. Genauso war es mit dem Dessert. Musste es sein, dass die Äpfel, die mir meine alte Mutter ins Geburtstagspaket getan hatte, vergammelten? Sie waren bestimmt nicht gespritzt. Und ob? Also waren sie kostbar. Mathilde hatte ihr Duft inspiriert. Was sollte sie zum Nachtisch Herrliches bereiten? Qu'est-ce que je nous prépare comme dessert? Préparé? Ich dachte an alles Mögliche, sogar an einen Giftpfeil. Dabei ging es bloß um die gewöhnliche Zubereitung in der Küche. Bretonischen Apfelkuchen, natürlich, ein Hauch von einem Kuchen, den man zu zweit nach einem sättigenden Mahl verdrücken konnte. Die Äpfel waren verschrumpelt, sie hatten Duft und Form von alten Quitten angenommen. Mathilde hatte sich ihrer erbarmt, das Schälen machte Mühe, aber was tat man nicht, um ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Was das Huhn betraf, nun ja, sie sparte, während sie es kunstgerecht anbriet, nicht mit Vorschlägen, was man aus dem, was ich sonst noch in der Kammer fand, köstliche Mahlzeiten zauberte, für praktisch umsonst. Das Huhn hatte keinen verdächtigen Reifegrad, war vielmehr frisch, zart und so ausgiebig, dass man nachnehmen konnte. Aber ein ganzes Huhn war es nie gewesen. Ich lernte, dass es keine besseren und schlechteren Stücke gab. Auf bretonische Art, in der Kasserolle geschmort, waren sie alle gleichermaßen herrlich. Ja, die billigeren, ihrer Fett- und Geschmackseigenschaften wegen, unverzichtbarer als das trockene Brustfleisch. Ich erfuhr, dass es eine barbarische Sitte war, typisch Bosch, den Hühnern die Beine auszurupfen, womöglich lebendig, und den Rest zu Hundefutter zu verarbeiten. Kannte ich ein Tier, das von seiner Beute nur die Beine fraß? im Schmortopf meiner Großmutter, den Mathilde mit einem Freudenschrei entdeckt und von Spinnweben und alten Fettkrusten befreit hatte. Dieser Schmortopf, behauptete sie, hatte sie erst auf die Idee mit dem Hühnchen gebracht. In diesem Topf befand sich ausgesprochen viel von dem, was die Deutschen für gewöhnlich nicht aßen. Was aber das Beste war. Haut, Flügel, Gekröse. Da ich allenfalls ein tiefgefrorenes Hühnerbein kaufte, konnte ich das gar nicht beurteilen. Was das Huhn gekostet hatte und womit es bezahlt worden war, blieb letztlich im Dunkeln. Schmeckt's? Fragte Mathilde. Ich fand, dass es so schmeckte, wie wenn man nach langer Vertrautheit mit chinesischer Küche plötzlich südchinesisch aß. Herrlich, sagte ich. Ansonsten wurde beim Essen nicht über das Essen geredet. Das war ein eiserner Grundsatz ihrer Großmutter und Mathilde hielt sich daran. Während sie die Gänge einen nach dem anderen ohne Verzögerung servierte, unterhielt sie mich. Das gehörte ebenfalls zu einer Einladung, wobei aber der Gastgeber den Gast mit persönlichen Sorgen tunlichst verschonte. Für ihn zu kochen rechtfertigte ja nicht, ihn zu missbrauchen, allenfalls die eigenen Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Die aber bewährten sich am Allgemeinen. Mathilde brauchte keine Themen zu suchen. Da sie von Frankreich nach Deutschland hinübergewechselt war und in der glücklichen Situation zu vergleichen, gewann sie auch dem geringfügigsten Ereignis eine prinzipielle Note ab. Dieses Ereignis war, getreu der Maxime, dass man von einer persönlichen Erfahrung ausgehen sollte, um sie in einem zweiten Schritt zu verallgemeinern, in der Regel selbst erlebt. Und hier konnte sich der Zuhörer schon auf einiges gefasst machen. Denn Mathilde hatte ein Talent, Abenteuer anzuziehen und schöpfte bereits nach kürzestem Deutschlandaufenthalt aus einem beträchtlichen Schatz. Freilich war alles sonderbar verfremdet. Sie redete von hier, aber es klang, als hätte sie es in Paris erlebt. Lügen war nicht ihre Sache und sie erfand wohl auch nichts dazu, arbeitete höchstens das Relief heraus, übertrieb auch ein bisschen. Aber natürlich hätte ich als deutscher Gast viel lieber etwas über Frankreich gehört und außerdem fühlte ich mich seltsam enteignet. War das meine Straße? Hat er das wirklich mein Nachbar gesagt? Wie konnte man sich selbst als poetischer Mensch in einer fremden Umgebung, immerhin der Lebenswelt eines anderen, schon nach 2-3 Wochen derart zu Hause fühlen, dass man im Ton einer Kindheitserinnerung von ihr erzählte? Wenn es ans Verallgemeinern ging, geschah es wie im Rahmen eines bilateralen Vertrags zwischen Frankreich und Deutschland, wobei die jeweilige Tradition und Geschichte, der Nationalcharakter, die Sitten und Gebräuche wechselseitig in Erscheinung traten. Die Aussagen waren aus grobem Holz, klar, einfach und wahr. Ihre Rhetorik lateinisch, jeder Satz ein Gegensatz und bereits der erste ein Resümee, der zweite und dritte nicht weniger. Für mich waren sie wie mit dem Vorschlaghammer gearbeitet. Sie trafen, als hätte es Hiebe gesetzt. Auf der Ebene der Episode, des persönlichen Erlebnisses, war dagegen alles so genial ineinander verwoben, dass ich gegen meinen Willen fasziniert war, süchtig nach mehr. Mathilde ließ sich nicht bitten. Tatsächlich konnte sie nicht mit der U-Bahn fahren, ohne wenigstens 3 aufwühlende Begegnungen zu haben, darunter mindestens eine, die ihr persönliches Eingreifen erforderte, das stets beispielhaft, gelegentlich mutig und immer veröffentlichungsreif war und in einem Fall auch in die Zeitung kam. Ich sage nicht welche. Boulevard hin, Boulevard her, meinte Mathilde. wenn es den Menschen nur eine Lehre war. Vom Lernen hielt sie viel, wenn man es bewirkte. Vorbild sein, ein Beispiel geben, hatte bei ihr etwas von der Wucht urchristlichen Zeugnisablegens. Sie entdeckte, wie gesagt, auch die Leute in meiner Straße neu. Ja, selbst die in meinem Haus lebten, die den Treppenaufgang mit mir teilten, auf demselben Absatz wohnten, mir gegenüber. Die Verständigung über diese Leute gestaltete sich freilich schwierig, da ich nie wusste, von wem sie redete. Mathilde meinte aus Bosheit, nur um die Unterhaltung zu hintertreiben und das, was sie an kommunikativer und sozialer Arbeit leistete, zu vernichten. Wurde nicht alles, was sie sich vertraut gemacht hatte, durch meine Begriffsstutzigkeit wieder fremd? Das war, wie soll ich sagen, eine zutreffende Unterstellung. Denn wenn ich ihr auch zuhörte, wie gesagt, nicht ohne Faszination, so sollte sie sich doch nicht einbilden, dass sie mich damit ködern oder gar zu ihrer Lebensform bekehren konnte. Zwar las ich beim Zahnarzt Die Bunte, und nicht ohne Beteiligung. Aber auch wenn es mir passierte, dass ich mich Stunden später noch mit dem Gelesenen beschäftigte, so schrieb ich darum noch lange keine Leserbriefe. Sie schon. Um jeden Anschein zu vermeiden, dass ich mit ihr einen gemeinsamen Haushalt führte, hatte ich mich daran gewöhnt, mich auf der Faust zu ernähren. Ich kaufte nicht ein, hätte ich es doch für zwei tun und damit zugeben müssen, dass ich von ihrer Existenz wusste. Stattdessen frequentierte ich die Imbissbuden der Umgebung. Am Anfang kaufte ich wenigstens noch Brot und Mathilde schnitt reichlich davon ab. Sie war ein häuslicher Mensch. Allein essen zu gehen, das Geld aus dem Fenster rauszuwerfen, kam ihr nicht in den Sinn. Wenn nichts im Haus war, aß sie eben nicht. Aber nachdem sie einmal gefragt hatte, ist kein Brot mehr da? Tatsächlich hatte sie so reichlich davon gegessen, dass wir keins mehr hatten, stellte ich das Kaufen ein und frühstückte fortan beim Bäcker. Für mittags ließ ich mir gleich zwei belegte Brötchen einpacken, auf denen mit Butter nicht gegeizt wurde. Und nach der Arbeit machte ich beim Italiener oder Araber Station. Wenn mich spät abends der Hunger noch einmal überfiel, ging ich beim Inder oder Chinesen vorbei. Auch wenn ich frei hatte, verließ ich das Haus. Sobald ich sicher sein konnte, dass Mathilde fortgegangen war, kehrte ich zurück und setzte mich an den Schreibtisch, der fatalerweise in ihrem oder meinem Zimmer stand. Es war mir nach dem Auszug meiner Frau nicht gelungen, mich wie ein Teich über die ganze Wohnung zu verbreiten, sondern ich war mehr oder weniger in meinem Zimmer hocken geblieben. Um die Mittagszeit aß ich die beiden Brötchen, die so lecker aufgepeppt waren, und erledigte dann, was zu erledigen gab. Post, Bank, Schuhmacher und so weiter. Muss ich erwähnen, dass einmal eins der beiden Sandwiches verschwand? Ich habe die Sache nie zur Sprache gebracht. Dass Mathilde hinter meinem Rücken nach Hause gekommen war, konnte ebenso gut sein, wie dass ich es in Gedanken gegessen hatte. Aber von da an kaufte ich nur noch eins, auch wegen dem Cholesterin. Und zwar stets darauf gefasst, es angebissen im Kühlschrank zu finden. Wer nicht kocht, braucht nicht zu spülen. Wer nicht vom Brotleib abschneidet, muss keine Krümel zusammenfegen. Meine Küche nahm das unbewohnte Aussehen an, das mir meine Frau bei ihrem Auszug vorausgesagt hatte. Sie fand, ich trauere nicht, wie es sich gehörte, und wollte mir den Verlust ihrer Person möglichst plastisch vor Augen rücken. Deine Küche wird veröden, so pathetisch hatte sie sich ausgedrückt. Woraufhin ich die ersten Monate fanatisch, später immerhin noch gelegentlich kochte. Jetzt, wo wieder eine Frau im Haus war, wurde die Prophezeiung wahr. Manchmal kaute ich noch, wenn ich die Wohnung betrat, und für einen Moment hing der Duft von Gebratenem in der Luft. Mathildes Blick warf mir die Wahrheit förmlich an den Kopf. Sie hatte Hunger. Dabei hatte sie Geld, aber für zu Hause hätte sie nie eingekauft. Es sei denn, ich hätte ihr das Haushaltsportemonnaie in die Hand gedrückt. Sie war mein Gast. Sie war Gast in meinem Haus und nichts und niemand würde ihr diesen Status nehmen, selbst wenn sie verhungerte. Obwohl sich bereits die ersten Monate in die Zeitrechnung einschlichen, bestand ich immer noch darauf, Mathildes Anwesenheit als kurzen Aufenthalt zu interpretieren. Klar, dass die Situation allmählich unhaltbar wurde. Meine Wohnung wurde unbewohnbar. Mein Bruder, der im Auftrag meiner Mutter kam, war einfach entsetzt. Dabei konnte er gar nicht beurteilen, ob in der letzten Zeit ein Verfall eingetreten war. Er imitierte die Sprache meiner Mutter, die die Amtssprache bevorzugte. Er kam sonst nie und auch diesmal alles andere als freiwillig. Aber er begriff sofort, was los war. Und ich ließ mich ins Bockshorn jagen von seinem sicheren Urteil, dem ein fester Schritt, ein ruhiger Blick korrespondierten. Als würde ihm das Unbewohnte, gleichzeitig leicht Verwahrloste meiner Wohnung wie ein übler Geruch in die Nase steigen, durchmaß er das Wohnzimmer und machte nicht Halt, bevor er nicht auf dem winzigen Balkon angelangt war. Wortlos betrachtete er den Baum, der seine Arme bis über den Balkon streckte. »Unsere Mutter sprach von Kommen«, meinte er vorsichtig. Immerhin sagte er unsere, sonst sagte er meine. »Ah bon?«, sagte ich. Mein Bruder konnte kein Französisch. »Es ist nicht deinetwegen«, sagte mein Bruder. Jene unvermeidliche Floskel benutzend, die mich seit meiner frühesten Kindheit von der gefährlichen Illusion abgehalten hatte, dass etwas meinetwegen geschah. Unsere Mutter wollte eine lang entbehrte Freundin besuchen und bei mir wohnen. Oder vielmehr umgekehrt, bei mir wohnen und die Freundin besuchen. So herum gehörte es sich. Noch nie in meinem Leben hatte ich meinem Bruder etwas erklärt, schon gar keine Frauengeschichte. Entsprechend schwerfällig kamen mir die Worte aus dem Maul, jedes einzelne eine faustdicke Lüge. »Sie ist eigentlich kein Besuch.« Er warf mir einen Blick zu, der scharf wie ein angeschnittener Tischtennisball war. Ich konnte meinen Bruder einfach nicht ernst nehmen. »Ich habe sie nicht eingeladen«, fügte ich hinzu. »Hast du etwas mit ihr?« Hätte ich Nein gesagt, er hätte das Gegenteil geglaubt. So zuckte ich nur die Achseln. Wir Brüder hatten einander nie etwas anvertraut. Kein Wunder bei der Mutter. Mein Bruder verzichtete darauf, Mathilde kennenzulernen. Hals über Kopf reiste er ab und überließ mich meinem Schicksal. Als Mathilde an dem Abend nach Hause kam, war ich emotional ausgehungert wie ein Frettchen und fand sie im Vergleich mit meinem Bruder geradezu vertraut. »Hast du Stress gehabt?«, fragte sie und warf mir einen Blick zu, der mich an meine Mutter erinnerte, wenn ich als Kind erkrankt war und sie mich notgedrungen umsorgte. Bis ich wiederhergestellt war, blieben die mütterlichen Waffen gesenkt. »Mein Bruder war da«, sagte ich. bekam sie nachträglich einen Schreck. In meiner Bosheit hatte ich ihr nicht gesagt, dass Verwandtenbesuch ins Haus stand und sie mit ihm zusammentreffen konnte. Ihr musste klar sein, dass wir über sie geredet hatten. Während sie mit Opa Leuthäuser oder mit Frau Landowski nichts ahnend um den Block spaziert war und danach eine gemütliche Teestunde mit ihnen verbracht hatte, hatte sie es mit zwei Gegnern statt mit einem zu tun gehabt. Und ihre hiesige Existenz war womöglich ernsthaft in Frage gestellt worden. »Du hast einen Bruder?« In dem Moment sah sie so gottverlassen und rotnasig aus, dass es mir beinahe ans Herz griff. »Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt, wo er doch dein Bruder ist?« Offenbar empfand sie ihn als eine Art Reichtum. Selbst wenn er in unserer verfahrenen Situation ein Schachzug war, von mir mehr oder weniger aus dem Ärmel gezaubert und ansonsten unwillkommen und lästig. Ich wunderte mich über ihre Anhänglichkeit. Hatte sie nicht selbst einen Haufen Geschwister, lebendige Beweise einer tadellosen katholischen Gesinnung, ansonsten samt und sonders missraten und für sie nichts weniger als eine Beruhigung? Ich würdigte sie keiner Antwort. »Warum ist er schon wieder weg?« Ich schwieg, und in ihr Gesicht trat der untrügliche Ausdruck des Begreifens. Feindseligkeit. »Es war ihm peinlich«, murmelte sie. »Er denkt, du hast etwas mit mir.« Was für ein himmlischer Akzent. Ich war urplötzlich zur Versöhnung geneigt. Vielleicht war ich für einen Augenblick Mathilde, vom Bahnhof geflüchtet und wieder auf dem Bahnhof gelandet, bei einem Freund Zuflucht gesucht, dessen Wohnung einer Obdachlosenpension ähnlicher sah als einem Zuhause und in der sie seelisch immerzu fror. »Voyons, Mathilde«, murmelte ich und setzte mich neben sie aufs Bett. Hatte der zum ersten Mal diese Formel aussprach, Monsieur Loisel aus der Novelle »Der Schmuck« von Maupassant, jener Inbegriff eines Ehemanns, nicht auch eine schier unbegreifliche Nachgiebigkeit an den Tag gelegt? Hatte er für die Verachtung, die er bekam, nicht Liebe gegeben und seine Frau ihn nicht auf ihre Weise geliebt, jedenfalls wenn sie etwas von ihm wollte? Warum sollte ich Mathilde in den Kopf hämmern, was offensichtlich nicht hineinging? Wenn sie nicht sah, was man allerdings nicht übersehen konnte, dass sie mir und meinem Bruder und allen, die nach ihm kommen mochten, das Bett wegnahm, war eben nichts zu machen. Sie darauf zu stoßen, wäre gleichbedeutend damit gewesen, sie rauszuwerfen. Nach meinem Verständnis jedenfalls, wenn das jemand mit mir gemacht hätte. Wenn ich aber nicht wollte, dass sie ging, musste ich mich ihrer ausschnitthaften Sicht der Dinge fügen, kurz all dem, was ich an ihr hasste. Mathilde hatte alles andere als Maupassants Schulnovelle im Kopf. Womöglich hatte sie sie nicht einmal gelesen. Sie zog populärphilosophische Reflexionen vor. Als die schwächliche Matratze vom Doppelgewicht überwältigt nachgab und wir unwillkürlich aufeinander zurutschten, tat sie, wonach ihr zumute war. Sie rückte weg. Väterlichkeit oder was immer sie dafür hielt, mochte sie nicht. Erschöpft vom Verwandtenbesuch, allein und auf abschüssiger Bahn, da Mathilde zwar weggerückt, aber keineswegs gewichen war, hatte ich ein Blackout, einen Filmriss, bei dem, Gott sei Dank, nicht ich, sondern bloß die Zeit schwarz wurde. Als ich wieder zu mir kam, lag mein Kopf auf ihrem Schoß. Meine Füße hatten auf dem Kissen Platz gefunden. Ihre Finger, überraschend weiße, rundliche Finger, die an die frohen Leichnamssträuße und Kommunionskerzen ihrer katholischen Jugend erinnerten, strichen mir mit behutsamer Leichtigkeit über den Kopf und, wahrhaftig, sie schwieg. »Du hast geschlafen«, sagte sie, als ich mich unwillkürlich rührte, nahm aber die Finger nicht weg. Ich wollte ihr sagen, dass ich ohnmächtig gewesen war, aber das klang zu dramatisch, obwohl ich mich partout an nichts erinnern konnte. So wühlte ich mich beruhigt ein wenig tiefer in ihren Schoß, wo es auf angenehme Weise nach nichts roch. Weder nach ihren unzähligen Begegnungen, noch nach meiner unbändigen Einsamkeit, weder nach gestern, noch nach morgen, weder Französisch, noch Deutsch, einfach nach nichts. Aus dem Romanfragment Erleuchtung lese ich eine winzige Episode. Der Roman enthält die Erleuchtung, die Vorgeschichte der Erleuchtung, und es gab bereits so etwas wie eine Verfallsgeschichte der Erleuchtung. Und daraus lese ich die Episode. Am nächsten Sonntag verlor sie ihre Brille. Und das Wiederfinden glich einer Höllenfahrt durch alle Etagen der Demütigung und Hilflosigkeit. Es geschah wiederum auf dem U-Bahnhof, diesmal am Vormittag, kurz vor 8:30. Um 9 öffnete ihr Stammcafé am Gendarmenmarkt, da wollte sie lesen. Für ein paar Minuten hatte sie sich auf die Bank gesetzt und in der Zeitung geblättert. Als sie im Zug dann die Brille nicht auf ihrer Nase spürte, sprang sie bei der nächsten Station auf den Bahnsteig und sah die Gegenbahn abfahren wie einen Gespensterzug. In Panik stürzte sie zu ihrem Wagen zurück. Nichts fürchtete sie mehr als das Unglück, das sie anrichtete, um ein vermeintliches wiedergutzumachen. Hatte sie die Brille etwa auf den Platz neben sich gelegt, brauchte sie nur aufzusetzen, weiterzufahren, Kaffee zu trinken, das Malheur zu vergessen. Aber drei gewichtige Hintern hätten sie längst platt gesessen. Umsonst bat sie den Zugführer um Hilfe und wandte sich dann ebenso vergeblich an den Notruf. Sie solle mit dem nächsten Zug zurückfahren, hieß es, dann wäre sie so schnell wie jeder mögliche Helfer. Während sie auf und ab ging, versuchte sie, sich auf das Schlimmste einzustellen. Dass die Brille weg war und sie für Ersatz sorgen, dass sie es ohne Brille nach der alten fahnden musste. Wie und wo sollte sie suchen, wen belästigen, in welchen Kartons kramen? Sie waren auf dem Hängeboden, fremde Leute in ihrer alten Wohnung. Einmal musste es sich rächen, dass sie das meiste verpackt hatte, bevor sie für eine Weile wegzog, weil sie sich einbildete, sie käme fast ohne alles aus. Mit leichterem Gepäck wollte sie leben. Als sie in heller Verzweiflung aus der U-Bahn sprang, da waren in ihrem Kopf etliche Verknüpfungen gerissen. Sie wusste in dem Moment nicht mehr, woher sie kam, wohin sie wollte. Was ihr einfiel, schien ihr gleichermaßen fremd, und daran merkte sie schließlich, dass sie im falschen System dachte. Am Hermannplatz kreuzten sich zwei Linien. Mit der einen war sie früher gefahren und die andere benutzte sie jetzt. In ihrer Aufregung hatte die alte Linie die Oberhand bekommen und es hatte sich ihr alles verwirrt. Mühselig tastete sie sich bis in die Gegenwart zurück. Nicht stürmisch die Grenzen überspringend wie damals, als sie von heute auf morgen ihre Wohnung verlassen hatte, sondern Schritt um Schritt eher logisch als wirklich und daher ohne rechte Überzeugung, wenn auch in unanfechtbarem Beweisgang. Sie kam von der Hermannstraße. Zu dieser Einsicht gelangte sie schließlich und wollte in die Stadt, aber bitte mit Brille. Mit Spandau und Rudo hatte das nichts zu tun. Kein Wunder, dass die Namen zu ihrer Orientierung nichts beitrugen. Mit der puren Kraft des Gedankens hob sie die Kreuzung aus ihrem Kopf, ließ sie wie das Element einer Spielzeugeisenbahn über dem Bahnsteig schweben und setzte sie exakt im richtigen Winkel ab, sodass sie in die äußeren Verhältnisse hinübergleiten und sie die Verantwortung abgeben konnte. Dann atmete sie auf. Der Hermannplatz war übersichtlich und geräumig. Was in ihrem Kopf zur Kollision geführt hatte, hier kreuzte es sich bloß. Andererseits war das eine mutige Lösung, wenn sie bedachte, was es in ihrem Kopf angerichtet hatte. Sie war in das frühere Leben gesprungen. Raum hatte gegen Zeit gesiegt. Überdies betrug der Kreuzungswinkel nur auf dem Plan beruhigende 90 Grad. Sie jedenfalls zog das Schema vor. Überhaupt erschien ihr das Auseinanderlegen in dem Moment als die Lösung für alle existenziellen Probleme, wenn es sie auch traurig stimmte, dass Ordnung eine Sache der Geometrie war. Und wo die Geometrie zusammenbrach, passierte dann so etwas. Offenbar hatte sie mit ihrer Sehkraft vorübergehend auch ihr Zeitgefühl eingebüßt, also einen wichtigen Teil jener allgemeinen Instanz, die die Realität bildete. Gott sei Dank bestand diese nicht nur in der Zeit und nicht nur in ihrem Kopf. Der U-Bahnhof Hermannplatz war der Beweis dafür. Aber einen Augenblick hatte sie die Wahrheit der kantischen Behauptung gespürt, dass die Wirklichkeit im Verstand synthetisiert wurde. Als sie nichts mehr gesehen hatte, waren die Daten nicht mehr in ihren Verstand gelangt und prompt war die Wirklichkeit zusammengebrochen. Oder vielmehr, weil sie ein bisschen zusammengebrochen war, hatte die Wirklichkeit in ihrem Kopf für Sekunden das Gleiche getan. Erst in einem zweiten Schritt, einem rechten Kraftakt, bei dem es ihr vorkam, als müsste sie ein physisches Gewicht mit purer geistiger Anspannung heben, war ihr klar geworden, dass die Wirklichkeit auch ohne sie existierte. Gleichzeitig hatte sie sie noch einmal geschaffen, nur mit Hilfe ihres Verstands und der Gewohnheit, also jenes allgemeinen Kopfes, dessen Existenz ihr in dem Moment bewusst wurde, wo sie das Versagen des eigenen überwand. Die Tränen stiegen ihr in die Augen, die Lust zu weinen überkam sie. Sie versuchte, die Zeiger der riesigen Uhr zu erkennen und in dem Moment fragte sie ein junger Russe, was weiß ich, ein junger Bulgare, ob sie ein bisschen Geld hätte. »Ich will jetzt nicht an Geld denken«, sagte sie, »ich habe meine Brille verloren.« Erschreckt sagte er ihr die Uhrzeit und sie ärgerte sich. Mit ein wenig Anstrengung hätte sie es selbst geschafft. Er hielt sie wohl für blind. Als sie ihm etwas geben wollte, um das Schicksal gnädig zu stimmen, wegen der Brille oder aus Respekt, weil er über ihrer seine Not vergessen hatte, war er verschwunden. Die Bahn fuhr ein und sie in gespannter Erwartung zurück. Schon von Weitem, das sah sie schemenhaft, blickte ihr ein Mann entgegen, winkte mit dem dünnen Gestell. Lächelnd hielt er ihr die Brille hin. Auch die Frau neben ihm wandte sich ihr zu. Nun konnte auch sie selbst ihre Freude nicht mehr bezähmen, ihr Gesicht öffnete sich, sie hätte am liebsten gejauchzt. Die Hände legte sie ineinander zu frommem Dank und musste schon wieder lachen, als wäre das Ganze eine Komödie. »Woran haben Sie erkannt, dass ich die mit der Brille bin?«, fragte sie. Aus dem Gesicht der Frau schwand jedes Verständnis. Der Mann aber antwortete in einer slawischen Sprache und jetzt erkannte sie auch, dass sie nichts miteinander zu tun hatten. Als die Frau sich auch noch wegwandte, weil ihr Interesse an dem kleinen Vorfall restlos aufgebraucht war, sah man nicht nur den leeren Platz, sondern auch den Abgrund an Beziehungslosigkeit zwischen den beiden. Sie waren einander so gleichgültig, dass sie nebeneinander auf derselben Bank sitzen konnten. Thank you. ich lese jetzt noch eine Episode aus den Geschichten vom Schutz, ein Roman in Episoden. Diese Episode heißt »Der Liebste erzählt«. Manchmal war sie in meinen Armen wie ein nacktes Vögelchen. Ich musste warten, bis sie geschlafen hatte und möglichst auch, bis ich geschlafen hatte. Und wenn ich dann mitten in der Nacht erwachte, ging von ihr die Wärme einer erwachsenen Frau aus. Und wenn ich meine Hand ausstreckte, stieß ich auf Rundungen, die ich bei ihr nicht erwartet hätte, auf ruhige, schwellende Fülle. Und ihr Atem ging mal leicht, mal schwer, wie der Atem des Meeres. Aber wenn ich sie am Tag umarmte, dann zappelte sie und ihre Haut war die einer nackten Maus. Sie roch kalt und feucht und ihre Knochen staken überall heraus. Sie behauptete, dass der Atem der vielen Menschen, mit denen sie tagsüber zu tun hatte, auf ihr kondensierte. Davon fror sie und sie musterte mich, als wäre ich auch einer von diesen Menschen. Ich musste warten, bis sie gebadet und sich aufgewärmt, ein Kapitel gelesen und möglichst eine Runde geschlafen hatte. Dann fing sie an zu schwellen und wenn sich auf ihrem Ellbogen aufrichtete und ihre neugierigen Augen auf mein schlaftrunkenes Gesicht heftete, dann sah ich, dass auf ihren Wangen, die mit den Jahren schmaler geworden waren, sich kindlich der Flaum bauschte. Und wenn sie sich dann noch mit ihrem ganzen schmächtigen Gewicht auf meine Brust sinken ließ, wurde mir die Lunge eng und ihre Haare fielen mir ins Gesicht und kitzelten mir den Bart. Ich spürte, wie mein männlich gewölbter Brustkorb, auf den ich nicht wenig stolz war, nachgab und meine Muskeln weich wurden, wurde selbst ganz weich, ganz weiblich, während sie schwerer wurde, wärmer, kräftiger. Und auf mir lastete. Wenn sie Zeit gehabt hatte, sich auszuruhen, dann fielen die Tagesreste von ihr ab wie vollgesogene Egel. Ihr Äußeres, immer schon schwankend, wonach es sich richten sollte, gab die armselige Vertretung der Wirklichkeit auf und organisierte sich neu, von innen heraus. Leider war das ein beständiger Kampf, in dem wir uns aufrieben, sie und ich, ich sowieso, und sie auf ihre ganz persönliche, verzweifelte Art auch, wobei man den Grund nicht einsah. Aber sie kämpfte wie ein Löwe, so klein sie war, auch gegen sich selbst, wogegen ich den Kampf immer schon verloren hatte, hin und her schlug wie ein loses Tauende. Sie dagegen lehnte es strikt ab, die Beute von irgendjemand zu werden und sei es die eigene Person oder einem anderen Zugriff auf sich zu gestatten. Lieber verzichtete sie selbst auf das Passwort und fand ihre Identität darin, sich in der Verteidigung von etwas aufzureiben, von dem ihr weder die Kontur noch die Substanz bekannt war, nur dass es ein Interesse allererster Ordnung war. Manchmal konnten wir den Kampf vorübergehend zu unseren Gunsten entscheiden, wenn auch nicht aus eigener Kraft. Es musste uns etwas zur Hilfe kommen, ein starker Trieb, aber ihm wiederum mussten wir zur Hilfe kommen, ihm Stille und Raum verschaffen. damit er seine Kraft entfalten und uns mit Gewicht versehen, uns die nötige Zentrierung geben konnte. Denn die Beine in den Bodenstämmen nützte nicht viel, wenn die Welt an uns riss. Und solange wir von uns ausgingen, schafften wir es sowieso nicht. Erst wenn wir das Heft aus der Hand gegeben und uns in den lustigen Zuschauer dessen verwandelt hatten, was mit uns abging, erwuchsen uns neue Sinne, Tastsinne, und es änderte sich auch unsere Zusammensetzung. Wir, die hin und her geschleuderten Spielbälle des Schicksals, wurden zur Brutstätte. Manchmal wartete ich nicht geduldig ab, weil ich keine Lust auf eine große, alles umkrempelnde Liebe hatte, sondern einfach ficken wollte. Oder weil mir das Unzureichende an ihr auf die Nerven ging, das Mickrige und Magere, das Hungrige und Bedürftige, das schlecht Gelüftete und mies Durchblutete. Und ich keine Lust hatte, mich erst verausgaben zu müssen, um dann empfangen zu können. War ich nicht ein Mann? Durfte ich nicht Ansprüche stellen? Musste ich erst geben, bevor ich bekam? Manchmal nahm ich sie so, wie sie von draußen hereinkam, übelriechend, unkonzentriert, nicht geradezu feindselig, aber abgelenkt und in ihren Gefühlen gewissermaßen schlecht sortiert, nicht auf den Punkt zu kriegen. Körperlos oder geistlos, wie man will, es stimmte alles nicht. Ich nahm sie und das Vergnügen war gering, das heißt männlich, nicht ohne Selbstbestätigung, irgendwie tautologisch. Ich will sagen, nicht übel. Gestärkt ging ich daraus hervor, jedenfalls mit erhobenem Haupt. Und sie auch irgendwie gestärkt. Alles hing davon ab, dass ich geduldig wartete, wenn sie den Geruch der fremden Leute mitbrachte und ihr fremdes Gerede, wenn eine unangenehme Lebhaftigkeit von ihr ausging, eine nervöse Sachlichkeit von ihr abstrahlte, eine entfremdete Nüchternheit sich ausbreitete, wenn sie, kaum hereingekommen, sich schon wieder abkapselte, in sich verkroch, an sich herumschnüffelte wie ein Köter, mit den Fingerkuppen über ihre Arme fuhr, bis die Härchen sich aufrichteten und sie an Volumen gewann, so dass sie auch für sich sichtbar wurde. Es war bei ihr nämlich so, dass sie einen anderen nur zur Kenntnis nehmen konnte, wenn sie sich selbst zur Kenntnis genommen hatte, wenn sie von sich eine Vorstellung entwickelt hatte. Dann bekam sie eine Vorstellung auch von ihm. Oder erst dann konnte sie sich vorstellen, dass zwischen ihnen etwas passierte. Wartete ich das alles geduldig ab, wurde ich reichlich belohnt. Kaum hatte sie die Überprüfung erfolgreich abgeschlossen, hatte sie nichts anderes im Sinn, als sich in andere Hände zu geben. Warum? Weil sie sich in dem Moment herrlich fand? Sie war imstande, sie hatte das Lebendige an sich gespürt, das Vergängliche, und wollte den Moment nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern das Fest der Sinne feiern. Und wehe, ich hatte die Zeit nicht genutzt, um mich meiner zu vergewissern, so wie sie, am besten indem ich mich zu ihr legte und einfach eine Runde neben ihr schlief, sodass ihr Geruch sich unbeachtet in meine Nase stehlen und ihre Wärme von mir Besitz ergreifen konnte. Wenn ich dann aufwachte, waren wir schon hoffnungslos vermischt und, was Individualität anging, das Recht auf die Unversehrtheit der Person kompromittiert. Aber wehe, ich hatte mich nicht von allem Irdischen gelöst, von allen Bezügen und war wie neu geboren. Dann wurde sie mir unheimlich und das war ewig schade und ein Armutszeugnis obendrein. Und es wäre besser gewesen, ich wäre mir unheimlich geworden, als im Zustand der vollkommenen Hingabe, in dem sie sich befand, sie. Es war, als hätte ich meine Unschuld verloren. Manchmal bist du mir unheimlich, sagte ich. Und diese unbedachte, aber ehrliche Äußerung markiert den Beginn einer Entwicklung, in deren Verlauf wir auseinandertraten, Erwachsene wurden, Einzelne. Sie war nicht beleidigt, aber erschrocken und verstört und sie verstand überhaupt nicht, was ich meinte. Soweit, wie wir uns zusammen vorgewagt hatten, hätte sie sich allein nie getraut. Dass ich jetzt einen Unterschied machte zwischen ihr und mir, machte sie wehrlos. Wenn sie mir unheimlich war, dann war sie es sich auch. In ihr grummelte es. Ein oberflächlicher Beobachter hätte meinen können, sie schämte sich. Du musst auf dich achten, sagte ich. Es kann nicht sein, dass du dich völlig preisgibst. Sie verstand gar nichts mehr. Vor wem sollte sie sich in Acht nehmen? Ich war doch ich. Du darfst dich nicht so aufgeben, sagte ich. Sie runzelte die Stirn. Wollte ich sie warnen vor mir? Sie versuchte, sich zu besinnen, aber sie brachte keine Ordnung in ihre Gedanken. In ohnmächtigen Worten versuchte ich ihr klarzumachen, dass andere Männer anders waren als ich. Sie zog ein T-Shirt über, obwohl die Luft im Zelt stand. Abends, mitten in der Unterhaltung über den Ausflug vom Tag, sagte sie, ich finde schon noch jemand, dem ich nicht unheimlich bin. In dieser Nacht gab sie auf sich Acht, obwohl ich sie weckte. Wie stets musste ich mich meiner Körperteile vergewissern, denn ich hatte mich zwischen ihren verirrt und war über die Besitzverhältnisse vollkommen ins Unklare geraten. War das meine Hand, mein Bein und dieser Arm, unter dem ich Zuflucht genommen hatte vor einem schlimmen Traum? War es möglich, dass es nicht meiner war? Sie zog ihn weg und ich unverdrossen hinter ihm her, nur darauf bedacht, nicht leichtfertig aufzugeben, was ein Teil von mir war. Die kleine Meinungsverschiedenheit vom Tage hatte meiner Symbiose keinen Abbruch getan. Manchmal in solchen Nächten war sie wie in einem süßen, trägen Entschluss umgekehrt, hatte die zielstrebige Flucht über die Bettfläche aufgegeben und sich mir zugewandt, sich mit ihrem gewaltigen, durch Geruch und Wärme aufgepeppten Gewicht auf meine schlaftrunkene Brust sinken lassen, zweifellos, um mich zu ersticken. Ja, manchmal hatte sie mir aus lauter Übermut die Kehle zugedrückt und ich konnte uns prima unterscheiden. Sie lastete auf mir und ich drohte zu ersticken. Da wir nun schon so lange eins waren, wusste ich genau, was sie spürte und empfand nicht anders als sie und hatte meine helle Freude an mir. Sie aber versuchte unverdrossen, mir die Kehle zuzudrücken. Nicht selten, ich geb's zu, wurde mir Angst und Bange, weil der Rollenwechsel gar zu perfekt funktionierte. Und dann juchzten und kicherten wir. In dieser Nacht aber hatte sie auf sich Acht und ich umarmte eine fremde Frau. Das war auch süß, denn sie begehrte mich. Sie stieß mich nicht zurück und es war auch nicht so, dass sie mich bloß ertrug. Vielmehr war es die erste richtige Umarmung seit 10 Jahren, die von Erwachsenen. Bloß, ich war leider nicht erwachsen und bekam Lust zu weinen und sie war auch nicht erwachsen und weinte wirklich. Aber nicht so wie sonst, wenn wir nicht wussten, ob es ihre oder meine und ob es Weintränen oder Lachtränen waren. Vielmehr waren es ganz allein ihre und sie waren ausschließlich geweint. Sie kamen vom Kummer, sie kamen vom Alleinsein. Ich stieß sie in diese Einsamkeit hinein und das war schlimmer als in der Wüste rufen. Die Nacht nahm uns gnädig auf in dieser Nacht. Sie robbte zu mir hinüber, damit ich sie tröstete, und ich hinüber zu ihr. Beide empfanden wir das Glück, in unserer Einsamkeit nicht allein zu sein und in diesem schrecklichen Kummer getröstet zu werden. Das war also für heute der kleine Literatursalon. Eine Lesung mit Texten von Ilse Bindseil. Texte aus 3 Jahrzehnten. Die Lesung fand im Januar 2012 in Alt-Treptow, Berlin statt. Ziemlich abgründig, ziemlich interessant war das. Die Literaturkritik spricht von Kurzprosa. Rabenschwarze Texte, in denen dunkle Kavernen der menschlichen Psyche sichtbar werden. Die Lesung mit wechselnden Stimmen wurde mit ausgewählter Musik, vor allem von Paul Hindemith, 1895 bis 1963 hat er gelebt, in Form kurzer Intermezzi aufgelockert. Die Querflöte spielte Wulf Niepold. Zum Schluss war noch Requiem zu hören von Kazuo Fukushima, komponiert 1956. Vier Texte haben wir im Einzelnen gehört. Als erstes von 1988, Nach Venedig der Liebe wegen. Circa 30 Minuten, es las Christel Dormagen. Als nächstes haben wir 40 Minuten lang Wulf Niepold lesen gehört. Ein Text von 1995, Apropos Mathilde. Der dritte, recht kurze Text, nur 10 Minuten, den hat Ilse Bindseil selbst gelesen. Erleuchtung von 2004. Und zum Schluss haben wir noch aus den Geschichten vom Schutz einen Text gehört, gelesen von Christel Dormagen, circa 20 Minuten dauernd, ebenfalls von 2004. Ich habe dann sofort gewusst, mit wem ich das machen will, und dann habe ich auch gleich gewusst, was ich machen will. Ich denke mal, zwischen den Sprechern und den Texten ist auch so etwas passiert. Da hat sich was getan. Und in kürzester Zeit konnte ich nicht mehr rekonstruieren, habe ich die Sprecher ausgewählt nach den Texten oder habe ich die Texte ausgewählt nach den Sprechern. Und in den Sprechern sind dann auch diese und jene Vermutungen noch weitergegangen. Ich hoffe, dass sich auch zwischen Ihnen und den Künstlern so etwas tut, wie das, was ich gerade beschrieben habe. Wulf Niepold in seiner Querköpfigkeit hat sich überlegt, welche Musikstücke zu meiner Querköpfigkeit passen würden. Und ich denke, auch das hat ein interessantes Ergebnis gebracht. Noch kurz zur Person. Ilse Bindseil, die Autorin all dieser Texte, geboren 1945, hat in Berlin studiert und schreibt seit Ende der 60er Jahre schon im gesellschaftstheoretischen Bereich von Philosophie, Politik, Psychoanalyse, seit Ende der 70er Jahre dazu im Bereich der schönen Literatur, wie wir gehört haben. Das war für heute der kleine Literatursalon. Auf Wiederhören.